So, die Einfahrt können wir auch noch jetzt noch ein bisschen zustellen. Und der Leonardo da Vinci Platz. Das ist hier jetzt der Leonardo da Vinci Platz. Den werden wir am 30. auch als Leonardo da Vinci, sind überall Schilder dran von der Martine Mallet, den werden wir auch als Leonardo da Vinci Platz einweihen. Das ist unsere künstlerische Spielwiese. Wir kommen also alles drauf, was mit Kunst und Ähnlichem zu tun hat. Das setzen wir natürlich immer an den Rand und nicht in die Mitte. Ich habe vorhin die Buhlbahn abgesagt, die werden wir nicht machen, weil wir keine Buhlbahnbetreuer gefunden haben. So, hier kommt der Marian mit seinen Skulpturen hin. Der Marian baut ja Skulpturen für die Seelandstraße, 8 Stück. Hier kommt der Marian mit seinen großen Spielen hin. Wir haben ein großes Schachbrett und wir haben viele kleinere Spiele. Hier kommt die bestrickte Bank, die Rollatoren und viele Sachen kommen hier auf dieses Areal. Das ist dann autofrei, ich habe den Schlüssel von der Schranke. Hier kommt auch kein Fremder drauf. Ne? So. Wollt ihr erst unter auf die Bühne und euch ein bisschen vor Regen schützen? Ja, das ist. Ja, komm, dann gehen wir mal jetzt auf die Bühne. Thank you.